Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Glaubenssätze erkennen und Bedürfnisse hinterfragen. Als ich den Titel direkt gelesen habe, habe ich gedacht, wir haben ja damals bei Monokultur schon mit echt harten Themen angefangen. Also das ist ja erst die 10. Episode und wir haben schon was zu Eifersucht gemacht, was zu Regeln, was zu Sicherheit, was zu Trennungen und jetzt auch noch zu Glaubenssätze hinterfragen und Bedürfnisse erkennen. Wir sind natürlich, Genie und ich sind und waren und werden wahrscheinlich auch nie sein, Psychologen oder psychologische Psychotherapeuten. Aber wir haben damals gedacht, dass wir beide dieses Buch von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden, gelesen haben, reicht, um über Glaubenssätze zu sprechen. Deswegen bin ich umso gespannter, was wir da von uns geben. Ich habe mal die Shownotes gelesen, die wir damals gepostet hatten. Und da steht eigentlich stehen ziemlich coole Dinge drin. Ich bin mal gespannt, was wir da jetzt darüber erzählen werden. Und lass uns mal reinhören. Diese Folge ist eine Folge, die ich mir schon lange gewünscht hatte, weil ich das Gefühl habe, dass es ein Fundament, das man erkennen sollte, um zu wachsen, auch in polyamoren Beziehungen oder in offenen Beziehungsformen, sich selbst zu kennen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das damals schon wusste, aber die Arbeit mit dem inneren Kind oder Glaubenssätze allgemein, ein Glaubenssatz ist kein wirklich psychologisch fundierter Begriff. Also ich hatte den damals in meiner Therapie mal angesprochen und meine Therapeutin meinte zu mir, dass das jetzt nicht so ein fundiertes Konzept ist, sondern eben was durch diese Autorin und auch durch andere Leute angebracht wurde und was auch schon in der Psychotherapie auch verwendet wird, aber jetzt nicht so was so einen fundierten wissenschaftlichen Hintergrund hat. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch nochmal zu erkennen. Und genauso, dass man das nicht einfach überall anwenden kann. Es gibt nämlich auch Kontraindikationen dazu. Also man kann auch zu instabil sein oder zu große Traumata haben, um sich überhaupt mit Glaubenssätzen beschäftigen zu können. Also teilweise können die Dinge noch schlimmer machen. Das heißt, man sollte jetzt nicht unbedingt einfach selber daran gehen, sondern sich am besten psychologische oder psychotherapeutische Hilfe holen dabei. Ich habe schon vor langer Zeit mal gelesen, dass wir 90% der Entscheidungen unbewusst fällen. Und ich habe mich immer gefragt, so, das kann ja echt gar nicht sein, weil ich denke über so vieles nach. Aber ich denke, dass und die Entscheidungen, die wir fällen, zu 90% von unseren Glaubenssätzen bestimmt werden. Also jegliche Entscheidung, ob das ist, mit einer bestimmten Person in Kontakt zu treten oder nicht, was ich sage, wann ich irgendetwas sage, dass sehr viel davon unterbewusst, also unter der Oberfläche abläuft. Dass sehr viel unsere Entscheidungen unterbewusst oder ohne ins Bewusstsein zu kommen ablaufen, das stimmt, aber das heißt nicht unbedingt, dass 80-90% der Entscheidungen, die wir eben nicht bewusst treffen, alle von Glaubenssätzen geprägt sind. Das ist Quatsch. Und das hätte ich auch damals rausfinden können, indem ich einfach mal kurz gegoogelt hätte. Es gibt nämlich etwas, das nennt sich das limbische System und das bewertet ohne das Bewusstsein, aber auch ohne Glaubenssätze. Also zum Beispiel, ob ich jetzt beim Essen den Ellbogen aufstütze oder nicht. Also das hat nichts mit einem Glaubenssatz zu tun und die Glaubenssätze, die unsere Entscheidungen beeinflussen, das tun sie auf jeden Fall, aber das sind nicht diese 80-90%, die finden dann erst eine Ebene später statt, bevor sie ins Bewusstsein kommen. Und die führen dann zu dem Verhalten, das ich auch wirklich bestimmen kann. Ich glaube tatsächlich, da gibt es einen Unterschied zwischen Glaubenssätze und Konditionierung. Also ich glaube schon, dass wir sehr stark von unseren Glaubenssätzen geleitet werden, aber ich glaube, ein großer Teil ist es auch einfach ankonditioniert, was uns sehr bewusst ist. Ach spannend, hier erwähnt Genie das auch nochmal, nur mit einem Fehler, das ist nämlich uns nicht bewusst, weil es eben vor dem Bewusstsein stattfindet, weil so zum Beispiel dieses limbische System reguliert Grundemotionen wie Liebe, Stolz, Ärger etc. Und die sind uns eben nicht immer bewusst, die sind aber durchaus zu einem gewissen Teil auch ankonditioniert, ja. Weitere Glaubenssätze, die auch gut zu unserem Podcast und unseren Themen passen, beziehen sich alle auf Liebe. Und da gibt es einige, die vor allem Liebe als sehr endlich bezeichnen. Also Liebe ist endlich, Liebe ist limitiert. Also es heißt auf einen Menschen limitiert, romantische Liebe. Und Liebe ist exklusiv. Also erstmal könnte man sich fragen, ob das überhaupt Glaubenssätze sind oder ob das konditioniert ist. Also ob das noch viel tiefer liegt, ob wir einfach von Grund auf gelernt haben, dass unsere Gesellschaft so funktioniert und nicht, dass ich so bin. Die Unterscheidung will ich erstmal treffen und dann den letzten beiden Sätzen stimme ich durchaus zu. Da kann man sagen, okay, das sollte man hinterfragen. Liebe ist exklusiv zum Beispiel. Aber dass Liebe limitiert ist, das glaube ich schon. Ich habe während der Zeit des Podcastes oft gedacht, dass Liebe grundsätzlich nicht limitiert ist. Also nicht im Hinblick darauf, wie viele Menschen ich liebe. Das ist klar, dass das vielleicht bei manchen Leuten nicht limitiert ist, also vielleicht zeitlich limitiert. Aber die Intensität meiner Liebe oder wann ich eine Person noch liebe, obwohl sie sich mir gegenüber so und so verhält. Ich glaube, das ist durchaus limitiert, denn Liebe ist, und das ist eine harte Erkenntnis, die ich während meiner Therapie treffen musste oder mir beigebracht wurde, Liebe ist an Bedingungen geknüpft. Und wenn wir uns mal vorstellen, wir sind in einer Beziehung und lieben uns gegenseitig und der Partner oder die Partnerin macht immer mehr Dinge, um uns zu verletzen. Irgendwann hört die Liebe auf. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen, zumindest keinen Menschen, der oder die nicht erleuchtet ist im buddhistischen Sinne, der oder die bedingungslose Liebe praktizieren kann. Und das ist eine harte Realität. Das musste ich einsehen und das hat mir sehr viel geholfen, dass diese bedingungslose Liebe einfach ja, ein Traumkonstrukt ist, das einem Realitätscheck nicht unbedingt standhält. Also man kann nur ein gewisses Maß lieben. Also Liebe ist endlich von der Menge, wie ich lieben kann. Was mir dazu aber noch einfällt und was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist zu betonen, selbst wenn Liebe immer in gewisser Weise an Bedingungen geknüpft ist, ist es natürlich so, dass Eltern ihre Kinder gerne bedingungslos lieben würden. Ich glaube, auch da gibt es Bedingungen, die sind eben einfach sehr, sehr weit oben und kaum zu erreichen. Aber dem Kind sollte nicht versucht werden, klarzumachen, dass es diese Liebe an Bedingungen geknüpft ist. Das Kind muss sich so fühlen, dass diese Liebe bedingungslos ist. Denn das ist quasi zum Überleben notwendig, die bedingungslose Liebe der Eltern. Und ich glaube, viele Traumata, die aus der Kindheit kommen, bei einigen Menschen, rühren unter anderem daher, dass diese Liebe an Bedingungen geknüpft ist, diese elterliche Liebe oder an Bedingungen geknüpft wurde. Sowas wie, ich liebe dich nur dann, wenn du ein braves Kind bist und wenn du deinen Emotionen, zum Beispiel Wut, Ausdruck verleihst, dann liebe ich dich nicht mehr. Sowas prägt ganz schön und daher kommen dann auch Glaubenssätze. Also man genau. Ja, genau. Nicht-Liebe hört irgendwann auf. Mhm, ja. Ja, genau. Und dazu muss ich noch was sagen. Hier kommt eine Content-Warnung. Also wenn ihr nicht mit den Themen Tod, Todesstrafe oder Hass klarkommt, dann überspringt die nächsten 30 Sekunden. Ich kann mich erinnern, dass ich mal im Urlaub war mit meinen Eltern. Das war irgendwann in den 90ern und habe Fernsehen geguckt. Und es ging um einen Todeskandidaten in den USA, der hingerichtet werden sollte. Und sie haben gezeigt, dass seine Mutter draußen stand, demonstriert hat mit einem Schild Fry him. Also frittiert ihn. Und das hat mich so geprägt, diese Szene habe ich nie wieder vergessen. Also es gibt den Punkt, an dem Eltern ihre Kinder nicht mehr lieben. Den gibt's, auch wenn das viele Menschen sich vielleicht gar nicht vorstellen können. Aber den gibt's. Einer, der hieß, ein Auto und eine Frau verleiht man nicht. Und da dachte ich, ja, den kenne ich auch tatsächlich. Oder beim Geld hört die Freundschaft auf. Und wo wir uns, als wir die gelesen haben, direkt gefragt haben, ja, warum eigentlich? Wer hat sich diese komische Aussage denn eigentlich ausgedacht? Da muss ich schon wieder widersprechen. Solche Sätze, die uns bei unserer Instagram-Umfrage damals begegnet sind, wie ein Auto und eine Frau, verleiht man nicht. Da muss ich immer noch drüber lachen, weil den kannte ich damals nicht, kenne ich heute nicht. Ich weiß nicht, ist auch sehr, sehr komisch. Aber beim Geld hört die Freundschaft auf. Das ist, glaube ich, ein Satz, das ist kein Glaubenssatz. Das ist sowas wie eine Bauernregel. Eine Regel, die sich aus Erfahrung aufgesetzt hat. Und die muss natürlich nicht stimmen. Also ich glaube, manche Menschen können sehr gut in Freundschaften Geld verleihen. Aber die Erfahrung hat halt gezeigt, dass es oft nicht funktioniert. Ein anderer Satz, der mir jetzt gerade noch auffällt, ist, aufgewärmt schmeckt nur Sauerkraut in Bezug auf Beziehungen. Und natürlich können Beziehungen oder Partnerschaften, die sich nach einer Trennung wieder zusammenraufen und nochmal zusammen sind, auch funktionieren. Aber meistens eben nicht. Und daher kommt das, diese Regeln. Und das sind keine Glaubenssätze in dem Fall. Auf OkCupid gibt es diese schöne Frage, who pays on the first date? Und da gibt es irgendwie I pay, you pay, split the bill. Und I don't care. I don't care. Mhm. Und es gibt aber nicht die Antwort, die ich bevorzugen würde, nämlich so einfach darüber zu sprechen. Mhm. Und ich glaube, ganz oft haben vor allem Männer das Bedürfnis, so, ich muss jetzt bezahlen, weil sie das ankonditioniert bekommen haben. Mhm. Und der Glaubenssatz darunter ist aber so, ich muss die Verantwortung übernehmen. Mhm. Also diese ganz patriarchalen Strukturen. Mhm. Dieses, ich bin verantwortlich dafür, dass es anderen Leuten gut geht. Mhm. Ich darf nicht so sehr auf mich selbst achten. Mhm. Ich bezahle das, weil die anderen es nicht können. Ja, das mag sein, dass ein Teil davon dieser Glaubenssatz ist, dass ich die Verantwortung dafür übernehmen muss. Aber ein anderer Teil, und ich glaube, der ist größer, ist was ganz anderes. Nämlich, das hat mit Macht zu tun. Und das ist mir auch erst später aufgefallen. Wenn ich nämlich bei einem Date zum Beispiel sage, okay, ich bezahle das, dann steht die andere Person in meiner Schuld. Und dann heißt das, okay, du zahlst beim nächsten Mal oder du bist mir jetzt quasi was schuldig und wir gehen jetzt noch zu dir. Also übertrieben, ausgesprochen, aber im Prinzip ist es das, was, glaube ich, unterbewusst in mir vorging und ich glaube, das geht in vielen Männern vor. Es hat eine ganze Weile gedauert, das zu hinterfragen und jetzt nicht mehr einfach direkt alles zu bezahlen, sondern einfach mit der Person darüber zu sprechen und auch dieses, okay, ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, du stehst in meiner Schuld dann, das auch wirklich auszusprechen. Das kann sehr heilsam sein, das zu tun. Ja, ein typischer Glaubenssatz ist auch, das schaffe ich nicht oder das wird mir alles zu viel oder mir ist das alles zu stressig. Das kenne ich auch von mir, dass ich ganz oft so eine Panikreaktion habe, irgendwie, wenn ich viel zu tun habe und dass das bei mir im Kopf dann so aufploppt wie, das ist mir alles viel zu stressig, keine Ahnung, wie ich das heute in meinen Zeitplan reinkriegen soll. Und meistens tatsächlich ist es so, dass man dann alles ganz locker schafft am Tag. Das finde ich ganz schön gefährlich, was Jeannie da sagt. Also erstens mal, ich schaffe das heute nicht oder mir ist das heute alles zu stressig, ist kein Glaubenssatz, sondern ein Gefühl. Und diesem Gefühl sollte man Raum einräumen. Es kann natürlich sein, dass man das dann trotzdem schafft und dass man merkt, okay, es ist gar nicht so viel und ich fange mal damit an und dann funktioniert das. Aber ich hatte auch in letzter Zeit häufiger mal das Gefühl, dass ich mir zu viel vorgenommen habe und habe dann geguckt, wo kommt das her? Ist das wirklich so? Und wenn ja, dann sage ich Dinge ab oder verschiebe Aufgaben. Es ist wirklich wichtig, da auf sein Bauchgefühl zu hören, denn unser Energielevel Tag für Tag ist unterschiedlich und das, was wir gestern geschafft haben, das ist heute vielleicht einfach unmöglich. Ein Glaubenssatz wäre es dann, wenn wir sagen würden, ich schaffe das nie. Also zum Beispiel, ich würde super gerne bergsteigen, aber ich schaffe das nie. Also sowieso nicht und zwar für immer nie. Das ist sowas wie ein Glaubenssatz. An den glauben wir ganz fest und wir müssen es erst gar nicht versuchen. Im Gegensatz dazu, wenn wir sagen, okay, es ist uns heute zu stressig, dann ist das zwar eine lähmende Angst und gerade als Mensch mit Depression ist es manchmal super schwer, dann überhaupt aus dem Bett zu kommen. Aber die meisten Leute versuchen es dann trotzdem. Ich glaube, was dahinter steckt, ist einfach der Glaubenssatz, ich bin nur was wert, wenn ich produktiv bin. Ja. Also dieses Tun statt Wert durch Tun anstatt Wert durch Sein. Das ist wirklich ganz zentral und zwar so zentral, dass ich das hier nochmal reingeschnitten habe, dass Wert durch Tun anstatt Wert durch Sein ziemlich gefährlich ist und das werde ich auch mal in einem Video verarbeiten, nämlich wenn es darum geht, was ich in meiner Therapie gelernt habe. Ich hatte das Thema auch in der Therapie schon, diese Angst davor, wenn ich meine Bedürfnisse äußere oder meinen Bedürfnissen nachgehe, dass meine Bedürfnisse an sich schlecht sind. Dass ich zum Beispiel dann nur den ganzen Tag im Bett rumhängen würde, Fernsehen schauen, Chips essen, irgendwelches Essen, irgendwie Essen bestellen und nichts mehr machen würde. Aber es ist, glaube ich, wichtig, einmal einzusehen, dass es nicht so ist. Noch ein Thema, was ich in der Therapie gelernt habe und was ich so wichtig finde, dass ich es in einem Video darüber, was ich in der Therapie gelernt habe, verarbeiten werde. Das zeigt aber auch, dass sich die Beziehungen verändern und ich das teilweise nicht in der Hand habe immer. Mhm. Also das fließt einfach, diese Beziehung. Ja, ich glaube, das fällt dir und mir leicht, aber ich glaube, Menschen, die noch sehr, sehr stark von ihren Glaubenssätzen geprägt sind und das noch nicht reflektiert haben oder hinterfragt haben, die können, glaube ich, schnell dahin fallen, dass sie sich nicht genug wertgeschätzt fühlen, weil sie keine Bezeichnung bekommen und sich sehr, sehr viel vergleichen, weil sie einfach diese fiktive Sicherheit von dieser Schublade nicht mehr haben plötzlich. Hier geht es doch mal noch um Bezeichnungen. Dazu gibt es ja auch noch mal eine extra Folge. Und vor allem über die Nicht-Bezeichnung in der Beziehungsanarchie. Ich finde es witzig, dass Jeannie in der Folge 3 oder 4 mal sagt, wenn man mit jemandem zusammen ist, der oder die Beziehungsanarchistin ist, also Beziehungsanarchistin ist, dann bezeichnet man das ja nicht als zusammen. Aber was ich hier auch noch sage, finde ich relativ kritisch. Denn natürlich fließt eine Beziehung, die verändert sich auch über die Zeit. Aber wer, wenn nicht die beiden oder mehreren beteiligten Personen, haben denn einen Einfluss drauf? Natürlich habe ich einen Einfluss drauf, wie meine Beziehung sich gestaltet. Und dieser Einfluss ist natürlich begrenzt, also durch die andere Person. Aber im Endeffekt sind diese in der Zweierbeziehung, diese beiden beteiligten Personen, die einzigen, die darauf einen Einfluss haben sollten. Natürlich ist das eine Idealvorstellung und es gibt auch das soziale Umfeld oder die Gegebenheiten, Jobs, Wohnungen, keine Ahnung, die Einfluss auf die Beziehung haben, auch Kinder. Aber grundsätzlich sollte ich selbstverständlich einen Einfluss auf meine Beziehung haben, denn sonst wäre ich ja völlig machtlos. Ich dachte gerade ein richtig präsentes Beispiel, was mir kam, als du meintest, ich kann das nicht oder kann das nicht alleine, dachte ich so, ich habe jahrelang gesagt, ich kann nicht beim Zahnarzt anrufen, weil ich massive Angst vor dem Zahnarzt habe. Und dadurch, dass mir das immer abgenommen wurde, konnte ich es halt immer weniger. Also das hat es ja nicht besser gemacht. Man muss sich nicht jeder Angst stellen. Man kann manchen Ängsten auch einfach aus dem Weg gehen. In dem Fall, den Jeannie jetzt gerade aufzählt, ist es sicherlich so, dass sie das gestört hat, dass sie selbst nicht beim Zahnarzt anrufen kann. Aber wenn sie immer jemanden hat, der das für sie machen kann, dann ist das für sie vermutlich kein großer Leidensdruck. Und dann besteht nicht unbedingt eine Veranlassung dazu, sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen oder auch mit diesen Glaubenssätzen, die darunter liegen. Was anderes ist es, wenn man jetzt grundsätzlich Angst vorm Telefonieren hat, denn das hindert einem im Leben schon an einigen Dingen. Und da kann sich das vielleicht lohnen, diese Arbeit und emotionale Arbeit vor allem zu investieren, mal rauszufinden, woran das liegt, sich diese Angst zu stellen und vielleicht diese Glaubenssätze, die dahinter liegen, zu hinterfragen. Ja, weil wenn man sein ganzes Leben lang an etwas geglaubt hat, auch wenn es unterbewusst ist, und sich dann eingestehen muss, dass es einem gar nicht so gut tut und dass es die eigenen Bedürfnisse behindert oder die eigenen Bedürfnisse eigentlich ganz anders sind, dann fällt es total schwer, sich das einzugestehen, weil das heißt ja, dass man es bisher falsch gemacht hat oder zumindest so gemacht hat, dass man sich selbst einschränkt und dass man eine leidvolle Erfahrung gemacht hat. Und diesen Prozess, sich das einzugestehen, dass deswegen so schwer, weil es was gibt, was sich kognitive Dissonanz nennt. Das heißt, ich habe bis jetzt etwas gemacht und muss mir eingestehen, dass ich es nicht gut gemacht habe. Und dann danach handeln. Und dann danach handeln, genau. Kognitive Dissonanz ist zur Abwechslung mal ein richtiger Begriff aus der Psychologie. Was mir dazu jetzt beim Hören als erstes eingefallen ist, ist, dass Jeannie und ich, als wir zusammengezogen sind, gesagt haben, wir wollen uns nicht darin einschränken, wer zu uns nach Hause kommt und mit wem wir bei uns zu Hause schlafen. Und das war etwas, davon war ich sehr überzeugt, auch weil ich in der Beziehung ja vorher die Erfahrung gemacht habe, dass mich sowas einschränkt. Als Jeannie aber dann mit Marcel zusammen war, habe ich gemerkt, okay, das funktioniert so gar nicht. Ich fühle mich überhaupt nicht gut damit. Es ist jedes Mal wieder ein Kampf. Ich habe versucht, es auszuhalten, sehr viel aufzuschreiben, sehr viel zu sprechen und es hat nicht funktioniert. Ich habe mich immer wieder schlecht gefühlt, wenn Jeannie und Marcel im Nebenzimmer Sex hatten. Und im Endeffekt lief es ja darauf hinaus, dass ich zu mir selbst sagen musste, nachdem ich mir das selbst sehr, sehr lange nicht eingestehen konnte, dass ich das nicht mochte. Aber selbst als ich das zu mir sagen konnte, was auch schon sehr viel Arbeit gemacht hat, war es so, dass ich das zu den anderen gesagt habe, aber die gesagt haben, nee, wir haben das aber so ausgemacht. Also selbst wenn man sich Bedürfnisse, die sich geändert haben und etwas, an das man geglaubt hat, dann auf einmal eingesteht und sagt so, okay, das habe ich gemerkt, das möchte ich aber nicht. Und ich nehme in Kauf, dass es für mich selbst dann auch so gilt. Dann kann ich halt nicht mehr mit allen Menschen, die ich möchte, in meinem Zimmer ficken. Das ist okay. Selbst dann bringt es ja nicht immer was, darüber zu sprechen. Also man muss sich auch darauf gefasst machen, dass es Widerstände gibt und dass daran vielleicht auch Beziehungen scheitern. Weil wenn das eine Grundvoraussetzung für eine Beziehung ist, an der die andere Person vielleicht nicht rütteln will, dann kann es sehr, sehr schwierig sein, dieses Bedürfnis sich einzugestehen. Sehr, sehr schwierig bis unmöglich, weil daran ja dann die Beziehung hängt. Und das auch zu äußern. Also man sollte das nicht unterschätzen, wie schwierig es ist, manchmal Bedürfnisse zum Vorschein zu bringen und die auch zu äußern, weil die ganz schön was lostreten können. Eine gute Übung, die mir zumindest geholfen hat, ist, sich bei allem, was ich tue oder allen Entscheidungen, die ich treffe oder zumindest immer dann, wenn ich dran denke, sich zu fragen, warum genau tue ich das? Welche Motive stecken dahinter? Und das kann einen erstmal ganz schön aus der Bahn werfen, zu sagen so, okay, ich weiß es gerade gar nicht, warum ich das tue. Also weil das andere von mir erwarten und dann muss man den Check machen, tun sie das wirklich? Ehrlich gesagt kann ich mich gerade nicht an einmal erinnern, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, da habe ich mich ein bisschen selbst überschätzt. Man soll ja auch nicht zu viel von sich verlangen. Natürlich wäre das schön, sich jedes Mal zu hinterfragen, aber das ist unrealistisch. Ich kenne sowas wie, dass mir gesagt wurde, aber so bist du doch gar nicht, du warst doch nie so. Und wenn man das dann gesagt bekommt und gerade selber noch vielleicht so ein bisschen unsicher ist und das gerade gesagt bekommt von einem Menschen, den man vielleicht sehr liebt oder mit dem oder der man schon sehr viele Jahre Zeit verbracht hat, dann kann es einen auch sehr nochmal wieder sehr ins Wanken bringen, finde ich. Ich glaube, da muss man zwei Dinge sehr stark unterscheiden, wenn jemand sowas sagt wie, so bist du doch gar nicht. Einerseits ist es natürlich wichtig, auch auf Menschen zu hören, mit denen man sehr lange in einer Beziehung ist, sei es ein Partner, sei es FreundInnen, sei es vielleicht die Familie. Denn ich glaube, manchmal können die wesentlich besser abschätzen, was einem gut tun würde und was nicht, zumindest kurzfristig. Also wenn man zum Beispiel gerade in einer Lebenskrise ist, dann kann man kurzfristig Entscheidungen treffen, die einem vielleicht langfristig nicht gut tun. Und das macht auch Sinn, dann auch mal auf Menschen zu hören, die einem nahestehen, weil die einen nämlich auch kennen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die sogenannte Krabbenkorb-Metapher. Das heißt, wenn viele Krabben in einem Korb sind und eine versucht rauszuklettern, dann zieht die andere Krabbe oder die anderen Krabben, ziehen die versucht rauszuklettern, wieder runter. Das heißt auch, dass man sehr schwer mit Veränderungen von Mitmenschen oder vielleicht wenn die etwas machen, was man sich selbst schon lange wünscht, aber sich nicht traut, umgehen kann und die unterbewusst jemanden daran hindern möchten, etwas zu machen, was man sich selber schon lange wünscht. Also es gibt diese zwei extremen Aspekte und meistens wird wohl ein bisschen was von beidem in so einem Satz stecken wie, so bist du doch gar nicht. Mir fällt gerade dazu auch nochmal ganz stark das Bedürfnis ein oder die Konditionierung, gerade davon sind Frauen gerade sehr stark betroffen, finde ich immer, dass man ja als Frau Kinder haben muss. Und ich glaube, die wenigsten Frauen tatsächlich hinterfragen sich, ob sie das wirklich wollen, weil das einfach, man wird ja extrem komisch beäugt, wenn man sagt, dass man keine Kinder möchte als Frau. Und dieses Shaming ist halt extrem groß, wenn man das sagt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, viele setzen sich einfach aus der Angst vor Reaktionen damit nicht auseinander und machen es dann einfach oder weil sie einfach so konditioniert sind, aber hinterfragen gar nicht, ob sie wirklich das Bedürfnis nach einem Kind haben oder ob sie das einfach nur tun, weil man es halt so macht. Wow, okay. Da musste ich auch erstmal schlucken und mir das zweimal anhören, ob wir das wirklich so gesagt haben. Also Jeannie hat das gesagt, aber ich hätte das sicherlich unterschrieben. Ich glaube, wir trauen anderen Menschen einfach super wenig zu und was wir da sagen, ist einfach totaler Bullshit. Also natürlich gibt es Menschen, die sich Gedanken über nichts machen und halt einfach so leben, wie sie es gelernt haben. Aber das sind nicht die meisten, überhaupt nicht. Wir sprechen in dem Fall anderen Menschen oder anderen Frauen, den meisten anderen Frauen, die Möglichkeit oder den Willen auch zur Selbstreflexion ab. Und das finde ich sehr, sehr kritisch, denn das ist ein Muster, was sich, finde ich, im Podcast immer mal wieder wiederholt hat, nämlich, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und alle anderen oder zumindest die meisten anderen überhaupt keine Ahnung haben, was sie tun. Das finde ich sehr, sehr gefährlich und das zeigt auch so ein bisschen, wie ich damals drauf war. Etwas, das ich jetzt nicht gutheißen kann, für das ich mich teilweise sogar schäme. Gerade mit Kindern muss die Selbstfürsorge so zurückgeschraubt werden. Ja, extrem. Das ist immer was, wenn ich über Kinder nachdenke. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich keine Kinder möchte. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass das nicht in ein paar Jahren kommt. Dann denke ich mir immer so, wow, es fällt mir jetzt schon oft so schwer, Selbstfürsorge zu betreiben, mir jeden Tag was zu essen mit auf die Arbeit zu nehmen, Sport zu machen, mich um mich selber zu kümmern, mir Zeit für mich zu nehmen. Und wenn ich jetzt noch dran denke, dass ich ein Kind oder mehrere Kinder zu Hause hätte, die 100% meiner Zeit Aufmerksamkeit brauchen, wo ich immer präsent sein muss, dann wäre das was für mich, was ich mir einfach nicht vorstellen könnte. Ich glaube, ich würde mich extrem vernachlässigen und mich selbst auch total verlieren und sehr viel nur noch funktionieren. Das ist dagegen was, was ich damals unterschrieben habe und jetzt immer noch unterschreiben kann. Die Angst, die Jeannie hier hat, die teile ich auf jeden Fall. Also wenn man in einer Kleinfamilie, also Mutter, Vater, Kind, in meinem Fall ein Kind haben würde, vor allem hier, wenn ich weiter von meinen Eltern oder von Familie entfernt wohne, dass ich das Kind nicht mal kurz zur Family geben kann, sondern 100% meiner Zeit und auch meiner mentalen Fähigkeiten, meiner emotionalen Kapazität für das Kind hergebe, dann mache ich das vielleicht in dem Sinne gerne. Natürlich glaube ich, dass alle Eltern, nicht alle, die meisten Eltern, das sehr, sehr gerne machen. Aber es passiert trotzdem was, nämlich, dass ich mich selbst dann vernachlässige. Und vielleicht merke ich das gar nicht und vielleicht ist das erst gar nicht so schlimm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das irgendwann rächen würde. Gerade bei mir als Mensch, der häufig gut mit sich selbst klarkommt, aber manchmal auch nicht genug Selbstfürsorge für sich betreiben kann. Und das ist der Grund, warum ich keine Kinder möchte. Zumindest keine eigenen. Deswegen habe ich mich vor ein paar Jahren auch vasektomieren lassen, weil ich mir da sehr sicher bin und mir da auch immer noch sehr sicher bin. Das hat sich auch nicht geändert. Wo ich mir vorstellen könnte, Kinder zu betreuen, ist in einer Gemeinschaft. Wenn zum Beispiel ich mit Menschen zusammenlebe und die haben schon Kinder, dann kann ich durchaus Bezugsperson für ein Kind sein. Genauso wie ich übrigens Bezugsperson für ein Haustier sein könnte, aber nicht alleine ein Haustier haben möchte, weil es mich einfach zu viel Kapazität, emotionale Kapazität und zeitliche Kapazität kosten würde, dass ich einfach nicht immer zur Verfügung stellen kann mit einer psychischen Erkrankung. Das ist der Grund dafür, dass ich keine Kinder haben kann. Nicht mal, dass ich keine Kinder haben will, sondern dass ich keine Kinder haben kann. Ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung. Eigentlich, was ich vorhin noch dachte, was wir unbedingt sagen müssen, ist, dass das jetzt die 10. Folge, die wir aufnehmen, ist und wir 100, heute die 100 Abonnenten bei Spotify erreicht haben, worüber wir uns riesig freuen, weil wir würden bestimmt nicht die 10. Folge jetzt bereits aufnehmen, wenn wir nicht wüssten, dass es ganz viele Menschen gibt, die Lust haben, uns zu hören und die einen Mehrwert aus unseren Podcasts ziehen und das freut uns unglaublich, ja. Ja, ich erinnere mich tatsächlich noch dran, wie wir häufiger mal auf die AbonnentInnenzahlen bei Spotify geguckt haben und auch auf die Website, wie viele Leute da die Folgen gehört haben. Eigentlich fast täglich, manchmal sogar mehrfach täglich. Und wenn man dann darin so bestärkt wird, dann ist das einerseits natürlich eine große Freude, die dann aufkommt, dass Menschen sich dafür interessieren, was man so sagt. Auf der anderen Seite aber auch ist es so eine Bestätigung von dem, was man sagt, und zwar auch der Dinge, die ich jetzt kritisch sehe, nämlich, dass wir zum Beispiel den meisten Frauen unterstellen, sich keine Gedanken zu machen, ob sie Kinder haben wollen oder nicht, was natürlich völliger Bullshit ist. Also da hätte ich mich gefreut, wenn damals schon eine Rückmeldung gekommen wäre, sowas wie, hey, ich glaube nicht so, dass die meisten Frauen sich darüber keine Gedanken machen. Das ist ein bisschen arrogant. Und ich sage später noch, dass es mir total wichtig ist, in eine Diskussion zu kommen und auch entgegengesetzte Meinungen zu hören. Und das gilt natürlich damals wie heute. Das heißt, wenn ihr meint, das, was ich hier mache, die Kommentare oder einzelne Kommentare zu den alten Folgen sind totaler Blödsinn, dann schreibt es mir bitte, bitte. Denn nur so kann ich dazulernen und auch so können andere Leute dazulernen, die diese Folge vielleicht hören. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir alle Themen, die wir uns ausgedacht haben und die irgendwann mal vorgeschlagen wurden, dass wir die auch mal auch durcharbeiten, da haben wir nämlich auch sehr viel Bock drauf. Ja, zu allen Themen, die wir uns vorgenommen haben oder die irgendwann reinkommen, haben wir es leider nicht geschafft. Denn Jeannie hatte nach dem Ende unserer Beziehung irgendwann auch keine Lust mehr auf den Podcast, was ich schade fand immer, denn ich hätte den gerne weitergemacht. Aber es ist so und man kann jetzt nichts dran ändern. Das ist auch gleichzeitig das Ende dieser Folge. Ich bin ziemlich zwiegespalten über diese Folge, ehrlich gesagt. Ich finde sie eher schlecht, muss ich offen zugeben. Wir reden sehr viel über Dinge, von denen wir nicht so wirklich Ahnung haben. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was das vielleicht mit euch gemacht hat. Denn es kann natürlich auch sein, dass euer Eindruck ein ganz anderer ist und dass ihr vielleicht das erste Mal von Glaubenssätzen gehört habt oder euch das vielleicht einen Impuls gegeben habt, euch dahingehend zu hinterfragen. So, was sind meine Bedürfnisse eigentlich? Möchte ich eigentlich all das, was gerade in meinem Leben so passiert? Oder möchte ich das vielleicht gar nicht? Und schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Stay tuned und bis dahin.